Ich persönlich bin da, um möglichst viel zu erfahren und möglichst viel zu sehen. Ich bin da, damit Sie möglichst viel erfahren. Ich möchte einige Namen, Daten und Ziffern präzisieren. Wie groß ist die Einwohnerzahl? Sie sagten, zurzeit beträgt sie circa 9 Millionen. Und genauer? Das kann ich leider nicht sagen. Sie verstehen, die Stadt wächst. Sie wird immer größer.